das ist so richtig geile, super geile, super geile. Halt die Fresse! Mann, ist das ein geiler Beat. Wenn der Beat so geil ist, dann halt deinen Schnabel und mach lauter. Mach mal lauter. Ja, jetzt ist zu spät. Da musst du den Song nochmal von vorne abspielen.